Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Volk kennt man erst dann, wenn man weiß, von welcher Art seine Lebensfreuden sind. Ein ganzes Volk kennen? Es ist ein großes Versprechen, das der chinesische Schriftsteller und Gelehrte Lin Yutang den Lesern seines 400 Seiten starken Buches »Mein Land und mein Volk« gibt. Und noch dazu das Volk der Chinesen, das für die Menschen im Westen immer schon geheimnisvoll war und fremd. Im Denken und Handeln, in Politik und Gesellschaft, im Geschäftsleben und im Alltag. Wie also ticken sie, diese Chinesen, von denen nicht wenige politische Beobachter heute sagen, dass sie zur entscheidenden Weltmacht des 21. Jahrhunderts aufsteigen werden? Lin Yutang nimmt seine Leser bei der Hand und führt sie ein in die Lebenskunst Chinas. Es ist kaum abzusehen, was einem Chinesen alles einfällt, wenn man ihm nur die nötige Zeit lässt. Er isst Krabben, trinkt Tee und kneipt am nächsten Kurbrunnen. Er singt Arien, lässt Drachen steigen und spielt Federball. Er macht Schachteln aus Papier, geht zum Hahnenkampf, tollt mit seinen Kindern herum, gießt seine Blumen, pflanzt Gemüse, pfropft Obstbäume und spielt Schach. Die Liste der Alltagsfreuden ist noch viel länger. Und nicht zuletzt das Essen spielt für Chinesen stets eine große Rolle, schreibt Lin Yutang. Was ist Patriotismus anderes als die Liebe zu den guten Dingen, die wir in unserer Kindheit gegessen haben? Auch wenn Lin Yutang augenzwinkernd anmerkt, dass das Glück für ihn weitgehend sinnlicher Art und eine Sache der Verdauung sei, führt er seine Leser natürlich nicht nur in die Garküchen und Teestuben oder in die Opernhäuser und Gärten, sondern auch mitten hinein in die Köpfe und Herzen der Chinesen. Sanftmütiges Verständnis des Lebens und der menschlichen Natur, das ist seit eh und je das chinesische Charakterideal, von dem sich dann weitere Werte ableiten lassen, zum Beispiel Friedfertigkeit, Zufriedenheit, Ruhe, starke Geduld. Alles Gaben, die den Chinesen auszeichnen. Lin Yutang, das sei an dieser Stelle verraten, hält sein Versprechen. Er erklärt uns nicht weniger als den Geist und den Charakter der Chinesen, ihre Lebensideale und Lebensformen, ihre Malerei, Philosophie und Literatur. Echte Literatur ist eigentlich nur ein Staunen über das Weltall und das menschliche Leben. Lin Yutangs Sätze sind von herzerfrischender Klarheit und Wahrheit und deshalb auch heute noch lesenswert. Obwohl Lins Hauptwerk, Mein Land und mein Volk, schon vor 8 Jahrzehnten entstanden ist. Dieses Buch ist nach wie vor das Beste, was es über das Denken und das Verhalten der Chinesen gibt. Das Urteil kommt aus berufenem Munde. Thomas Heberer ist ein renommierter China-Kenner, der seit Jahrzehnten das Land bereist, um Politik, Gesellschaft und Alltag der Chinesen zu erforschen. Zu viele Vorurteile und einseitige Darstellungen gäbe es in der westlichen Berichterstattung, sagt der Seniorprofessor an der Universität Duisburg-Essen. Da komme ein Buch wie »Mein Land und mein Volk« gerade recht. Auch wenn es im englischen Original bereits 1935 erschienen ist und 1946 ins Deutsche übertragen wurde. Seither gab es keine Neuauflage mehr. Bis 2015, als Thomas Heberer die deutsche Übersetzung des Klassikers wieder herausbrachte. Versehen mit dem Vorwort der Literatur-Nobelpreisträgerin und China-Kennerin Pearl S. Buck, die 1935 über dieses Buch schrieb: Ich halte es für das echteste, tiefste, umfassendste und bedeutendste Buch, das bis jetzt über China geschrieben wurde. Und was das Beste ist, es stammt von einem Chinesen, einem Mann aus unserer Zeit. Seine Wurzeln ruhen fest im Vergangenen, aber seine reiche Blütezeit hat er im Heute. Wer aber war dieser Autor, der so liebevoll wie kritisch über sein Land schrieb? Der nicht nur von den sanftmütigen und geduldigen Chinesen schwärmte, sondern auch die negativen Seiten seiner Landsleute aufzeigte. Korruption, Spitzbüberei und Familienegoismus zum Beispiel. Wer war der Mann, dessen Bücher in den USA der 1930er Jahre zu Bestsellern wurden, während sie im China der Mao-Zeit verfemt und verboten waren? Geboren wurde dieser Lin Yutang am 10. Oktober 1895 im Süden des Landes, erzählt der Sinologe Thomas Heberer. Also er stammt aus einem Bergdorf in der Provinz Fujian. Die Provinz Fujian liegt direkt gegenüber von Taiwan und war ein relativ armes Gebiet. Und der Vater war dort tätig als Geistlicher und hat zunächst seinen Sohn in der Schule selbst unterrichtet. Es gab nämlich eine Schule, die der Vater geleitet hat in diesem Bergdorf. Und der Vater hat ihn später in die Stadt Xiamen, die ungefähr 50 Kilometer weiter östlich liegt, geschickt. Und dort ist er auf eine britische Schule gegangen, ist also in Englisch sozusagen unterrichtet worden und hat 1911 gewechselt an die St. John's University in Shanghai, eine britische Universität, in der auch in Englisch unterrichtet wurde. Lin Yutang ist das fünfte von sieben Kindern. Christlich erzogen und westlich gebildet, studiert er zunächst Theologie. Als aber seine Lieblingsschwester früh an einer Krankheit stirbt, quälen den jungen Mann starke Zweifel an der Lehre vom gütigen Gott. Er tritt als 16-Jähriger aus der Kirche aus, wendet sich seinen östlichen Wurzeln zu und erst viel später als alter Mann wird er wieder zum Christengott zurückfinden. Sein Weg als Pendler und Mittler zwischen Ost und West scheint also schon früh vorgezeichnet zu sein. Mit 21 Jahren absolviert er als Zweitbester die Universität, beschäftigt sich mit klassischer chinesischer Literatur, Sprachwissenschaften und der Reform der chinesischen Schrift. Lin unterrichtet an der Uni in Peking und geht 1920 frisch verheiratet mit seiner Frau in die USA, an die Harvard-Universität. Aber das Geld reicht dort nicht und so wechseln die beiden erneut den Kontinent, leben erst in Frankreich und bald schon in Deutschland. Zunächst in Jena, später dann in Leipzig, wo Lin Yutang 1923 beim Sinologen August Conradi über das altchinesische Lautsystem promoviert. Es war wohl keine gute Zeit für das junge Paar, meint Thomas Heberer. Lins Frau musste sogar den Familienschmuck versetzen, damit sie über die Runden kamen. Es gab damals kein Stipendienprogramm und er war auf eigene Ersparnis oder auf den Schmuck angewiesen und hat innerhalb eines Jahres seine Dissertation fertiggestellt. Die Dissertation ist nicht mehr erhältlich, auch in der Universitätsbibliothek Leipzig ist sie nicht mehr vorhanden. Es gibt nur das Gutachten von dem Sinologen Conradi, das nicht sehr positiv ist. Und vermutlich hat er seine Arbeit schnell runtergeschrieben, weil ihm das Geld ausging und hat deswegen nicht das verfassen können, was er eigentlich beabsichtigt hat. 1923 geht die Familie zurück nach Peking, wo Lin Yutang eine Anglistikprofessur an der Universität annimmt. Die älteste Tochter wird geboren. Später kommen noch zwei Mädchen hinzu. Lin arbeitet an der Erforschung der lateinischen Lautumschrift für das Chinesische, schreibt Artikel und engagiert sich politisch. Er protestiert gegen die damals herrschenden Pekinger Kriegsherren, die am 18. März 1926 ein Blutbad unter Studenten anrichten. Also er stand als junger Mann durchaus links und fühlte sich linken Intellektuellen zugezogen. Er war Mitglied des linken Schriftstellerverbandes, dessen Vorsitzender Lange Lu Xun war, die Paradefigur der chinesischen Literaten und Schriftsteller, auch heute noch, er ist ja in den 30er Jahren schon gestorben. Er hat gegen die Warlords in Peking protestiert nach einem Massaker und stand dann auch auf einer Verhandlungsliste und hat sich später auch dem linken Widerstand gegen Chiang Kai-shek angeschlossen, indem er tätig geworden ist für eine Gegenregierung in der Stadt Wuhan 1927. Lins beruflicher Werdegang ist ausgesprochen unstet. 1927 nimmt er einen politischen Posten an, wird Sekretär des Außenministers der Nationalregierung in Wuhan. Allerdings nur wenige Monate lang. Ständig wechselt er die Positionen. Er unterrichtet an verschiedenen Universitäten, wird Direktor der Abteilung für Fremdsprachen an der Akademie der Wissenschaften, ist Mitbegründer des chinesischen Zweigs des Internationalen Pen-Clubs. Später wird er auch für die UNESCO arbeiten, bei verschiedenen Zeitungen und an Hochschulen, etwa als Rektor an der Universität in Singapur. Alles immer nur ganz kurz. Lin Yutang war ein rastloser Geist, sagt der China-Kundler Thomas Heberer. Und er war ein großer Kulturvermittler. Bevor er anfing, in Englisch zu schreiben, hat er eher als Journalist gewirkt. Er hat Zeitschriftenartikel mit Analysen über die politische Lage auch veröffentlicht oder Literatur. Er hat sich ja auch befasst mit der Reform der chinesischen Schrift vom klassischen Chinesisch zum modernen Chinesisch und hat sogar eine Schreibmaschine 1947, die erste chinesische, die leicht bedienbar war, geschaffen und das Patent dafür angemeldet. In den 1930er Jahren geben in Chinas Kultur die linken Literaten den Ton an. Zentrale Figur im Geistesleben des Landes ist seinerzeit Lu Xun, der als Begründer der modernen chinesischen Literatur gilt. Auch Lin Yutang hat sich damals schon einen Namen gemacht, als Autor und Übersetzer. Und ist dann 1935 in eine Auseinandersetzung geraten mit linken Schriftstellern wie Lu Xun, die ihn massiv kritisiert haben. Er habe sozusagen den Standpunkt des Klassenkampfes verlassen und er sei ein Hedonist und ein Individualist und sein Bild vom chinesischen Humor sei völlig konterrevolutionär sozusagen, weil in Situationen des revolutionären Kampfes, in der revolutionären Auseinandersetzung kein Humor angebracht sei. Und in seinem Buch selber scheint ja dieser sehr literarische Humor ja immer wieder durch. Man muss sehr oft schmunzeln mit dem, was er schreibt. Und er hat eigentlich den Begriff des Humors in China eingeführt. Das ist ja auch eine interessante Sache. Yomo heißt es auf Chinesisch und der Begriff stammt letztlich von ihm. Den hat er geformt. Ich bezweifle, ob die Bedeutung des Humors je in ihrem ganzen Ausmaß erkannt worden ist. Die Rolle des Humors in der Politik, in der Wissenschaft, im täglichen Leben. Er greift, möchte ich meinen, bis an die Wurzeln der Geisteskultur und eröffnet einen Weg für die Heraufkunft des Zeitalters der Vernunft in dieser unserer Menschenwelt. Diese Zeilen schreibt Lin Yutang in seinem zweiten großen Werk, dem 1936 erschienenen The Importance of Living, auf Deutsch Weisheit des lächelnden Lebens. Humor ist für Lin ein Geisteszustand, eine ganz bestimmte Haltung gegenüber dem Leben. Und die Chinesen, sagt Lin, hätten einen tiefen, sanften, gütigen Humor. Denn Humor entspringe einem Realismus und die Chinesen seien ein ungewöhnlich realistisches Volk. Es ist notwendig, dass der Mensch träumt, aber ebenso notwendig ist es vielleicht, dass er über seine Träume lachen kann. Kein Wunder, dass der zutiefst humorvolle Lin Yutang mit den Ideologen und Idealisten seiner Zeit bald Schwierigkeiten bekommt. Thomas Heberer sieht diesen Bruch als Folge von Lins Studien über die Mentalität seiner Landsleute. Er hat sich ja einige Jahre damit intensiv befasst, um dieses Buch verfassen zu können. Und ich glaube, das Buch hat ihm deutlich gemacht, dass irgendwelche Ismen letztlich keine Lösung für China sind, dass es mehr Sinn macht, sich auf die Tradition zu besinnen, einiges davon zu bewahren, anderes vom Westen zu lernen, das miteinander zu kombinieren. 1936 emigriert Lin Yutang mit seiner Familie in die USA. Seine Bücher werden dort Bestseller. Fast ein Jahr lang steht die Weisheit des lächelnden Lebens auf Platz 1 der Verkaufslisten. Lin ist wohl der erste Chinese, der auf Englisch schreibend den Menschen im Westen das Wesen der Chinesen zu vermitteln versteht. Aber auch in den USA eckt der Nonkonformist bald schon wieder an. Eindringlich warnt der kritische Intellektuelle vor dem Marxismus und den Exzessen der chinesischen Kommunisten, was bei amerikanischen Intellektuellen damals nicht immer gern gehört wird. Und hat später, als er in den USA war, hat er ja auch mit den eher linksorientierten, kommunistenfreundlichen China-Wissenschaftlern und China-Experten sich angelegt. Und auch mit der amerikanischen Öffentlichkeit, indem er in den USA kritisiert hat, dass nach Ende des Zweiten Weltkrieges nun der alte Imperialismus und Kolonialismus wiederhergestellt würde, statt die Länder in die Unabhängigkeit zu entlassen. Also er war schon jemand, der gegen den Strom geschwommen ist, auch gegen den Kommunismus, als der Kommunismus auch international in China immer hoffähiger wurde. Am 1. Oktober 1949 ruft Mao Zedong auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Volksrepublik China aus. Autoren wie Lin Yutang sind in dem kommunistischen Land fortan nicht mehr willkommen. Lin hat Einreiseverbot, seine Werke dürfen nicht erscheinen. Eine traumatische Erfahrung für einen patriotischen Chinesen wie Lin Yutang, meint Thomas Heberer. Es gab ja in den 50er Jahren eine Bewegung gegen die Rechten und vor allem gegen Intellektuelle und alle kritischen Intellektuellen wurden sozusagen mundtot gemacht. Und Lin Yutangs Bücher waren in China verboten, weil Lu Xun eben sehr massive Kritik an ihm geäußert hatte. Und in den 80er Jahren gab es einige chinesische Literaturwissenschaftler, die gesagt haben, er ist doch ein Intellektueller, er ist ein Chinese, er ist ein Patriot, den müssen wir wieder auflegen und müssen auch das, was er geschrieben hat, ernst nehmen und darüber diskutieren. Und da gab es einige Jahre Diskussion, auch über seine Schriften, bis man dann letztendlich die Mehrheit gesagt hat, also das ist ein Patriot und man muss ihn akzeptieren und rehabilitieren. Dann durften seine Bücher wieder erscheinen. Heute gehört Lin Yutangs Hauptwerk über die Chinesen in der Volksrepublik zu den Pflichtlektüren für Grund- und Mittelschüler. Offenbar hält man in Peking Lins Gedanken für durchaus geeignet, der chinesischen Jugend in Zeiten des rasanten ökonomischen Wandels und der Krisen ein Fundament zu geben. Ein Fundament, das auf der jahrtausendealten Kultur fußt und von Lin treffsicher und leicht lesbar beschrieben wird, von der staatstragenden Lehre des Konfuzius über jenen geheimnisvollen Weisen namens Laozi bis hin zu Su Dongpo, Chinas großem Dichterphilosophen des 11. Jahrhunderts. Lin Yutang schlägt Brücken zwischen früher und heute, zwischen dem alten Osten und dem modernen Westen. Und immer wieder überrascht er uns mit seinen humorvollen Weisheiten. Es ist erstaunlich, wie wenige Menschen sich der Kunst, im Bett zu liegen, bewusst sind. Bücher, die dir nicht gefallen, lass ruhig liegen. Die sollen andere lesen. Es ist besser, keine Antwort zu finden, als nie gefragt zu haben. Zu seinen Lebzeiten ist an eine Rehabilitierung des glühenden Antikommunisten in der Volksrepublik natürlich nicht zu denken. 1966, als in China gerade die blutigen Wirren der Kulturrevolution einsetzen, zieht Lin Yutang von den USA nach Taiwan. Er wird von Maos Gegenspieler, dem Staatspräsidenten Chiang Kai-shek, persönlich begrüßt und protegiert. Nicht zuletzt wegen seiner Abneigung gegen das rote China fühlt sich Lin im antikommunistischen Taiwan sehr wohl, bis zu seinem Tod im Jahr 1976. Die politische Ordnung mag sich ändern, Herrscher mögen kommen und gehen, aber die chinesische Familie wird immer dieselbe bleiben. Manches scheint sich nicht leicht ändern zu lassen im Reich der Mitte. Das Familiensystem zum Beispiel. Aber auch Nepotismus und Korruption. Lin Yutang spricht diese Themen ebenfalls an. Damals, als er das Buch geschrieben hat, gab es ein hohes Maß an Korruption in der Kuomintang. Und heute gibt es ein hohes Maß an Korruption in der Kommunistischen Partei. Was verdeutlicht, dass Korruption gar nicht mit dem politischen System zusammenhängt, sondern sehr stark auch verwurzelt ist in der Verhaltenstradition der Chinesen. China brauche weniger Familienegoismus und Vetternwirtschaft, fordert der Schriftsteller Lin Yutang. Dafür aber mehr Gemeinsinn und soziale Verantwortung. Lin bringt sehr lebensnahe Beispiele. So beschreibt er etwa eine Szene im Park, wo ein Kind ins Eis einbricht und niemand hilft ihm. Alle stehen nur herum und schauen zu. Er sagt, für Chinesen waren immer nur die Primärgruppen wichtig. Die Familie, die Dorfgemeinschaft, später der Staatsbetrieb. Aber Außenstehende waren immer unwichtig. Und er schreibt sozusagen nur Vaganten, Räuber, Briganten, Außenseiter. Die haben anderen Menschen geholfen. Sie wurden geschätzt, aber in der Familie wollte man sie nicht haben. Denn sein Leben aufs Spiel zu setzen für einen Menschen, mit dem man gar nichts zu tun hatte, widersprach dem Konfuzianismus. Weil wenn man selber ums Leben gekommen wäre, hätte man seinen Eltern enormen Schaden zugefügt. Und das versuchte der Konfuzianismus ja zu vermeiden. Und er sagt, eigentlich muss sich dieser Gemeinschaftssinn, dieser Familienegoismus wandeln in ein gesellschaftsbezogenes Verhalten. Und da ist China noch sehr am Anfang. Man müsse eben Geduld haben mit China, schreibt Lin Yutang am Ende seines Buches »Mein Land und mein Volk«. Ein Land könne sich nicht einfach über Nacht komplett verändern. Und auch die Demokratie kann man nicht einfach so einführen. Demokratie sei mehr als ein politisches System, sie sei ein Geistes- und Bewusstseinszustand. Und den müsse China erst langsam lernen. Aber was heißt eigentlich China? Gibt es überhaupt das eine Land? Nein, schreibt Lin Yutang. Nord- und Südchinesen seien ungefähr so verschieden wie Norweger und Sizilianer. Die abstrakte Idee von einem einheitlichen Chinesen gehe an der Wirklichkeit völlig vorbei. Eine Erkenntnis, die für westliche Leser heute wertvoller denn je ist, meint Thomas Heberer. Denn China sei eben kein monolithischer Block, sondern ein riesiges Mosaik. Jeder Landkreis unterscheide sich vom anderen. Und darauf habe schon Lin Yutang hingewiesen. Und das Zweite ist die ganz andere Denkweise. Die Denkweise vielleicht auch mehr in Gegensätzen, was damit zusammenhängen mag, dass eben Chinesen durchaus in unterschiedlichen Denkschulen verwurzelt waren. Nicht nur der Konfuzianismus mit festen Regeln, sondern der Taoismus als so eine Art von Ausbruchsphilosophie und sich zurückziehen Philosophie und der Buddhismus als etwas, wo man sich stärker mit dem Leben und dem Tod auseinandersetzen kann. Und diese Vielfalt hat meines Erachtens in China zu einem Pragmatismus geführt, den viele Menschen auch nicht verstehen. Lin Yutangs Bücher helfen einem beim Verstehen. Auch wenn man ihm heute nicht in allen Punkten Recht geben mag, zum Beispiel ist seine Haltung in puncto Frauenrechte oder Konkubinen dem Geist seiner Zeit geschuldet. Und dennoch hat er heutigen Lesern im Westen wie im Osten viel Wichtiges zu vermitteln. Nicht zuletzt die Weisheit des lächelnden Lebens. Denn in ihr schlummert, so der Untertitel des Buches, das Geheimnis erfüllten Daseins. Was man lernen kann, ist die Lebenseinstellung und seine Einstellung zu sich selber zu verändern. Also von der chinesischen Philosophie können wir sehr viel lernen, abgesehen jetzt davon natürlich von der chinesischen Medizin, die ja auch in China inzwischen sehr umstritten ist. So gibt es Dinge, die mit der Tradition zusammenhängen und die uns mehr bringen, auch als innerer Mensch sich zu verändern und sein Leben vielleicht besser zu gestalten. Das ist etwas, wovon man lernen kann. Die Lebenskunst der alten Chinesen. Auch wenn im Zeitalter des Industrialismus die Seele des Menschen auf der ganzen Welt hässlich geworden ist und in China ganz besonders, wie Lin Yutang schreibt, so sind die Freuden des einfachen, glücklichen Lebens doch nach wie vor von unvergänglicher Natur. Sei es in der Kunst des Teetrinkens, der Orchideenzucht, beim Besteigen der Berge, beim Gedichteschreiben im Mondschein oder beim Reisen. Ein guter Reisender ist ein Mensch, der nicht weiß, wohin die Reise geht. Der Westen kann noch einiges von China lernen. Denn, um ein letztes Mal mit dem heiteren Gelehrten Lin Yutang zu sprechen: In China weiß der Mensch sehr viel von jener höchsten aller Künste, der Lebenskunst. Sie hörten Bestsellerautor Lin Yutang, Der lächelnde Weise von Thomas Grasberger. Es sprachen Katja Amberger, Detlef Kügo und Marina Marosch. Technik Sieglinde Herrmann. Regie Markus Köbnig. Eine Sendung von Radio Wissen.